Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen zum Hörspieltermin am Dienstag. Fünftens und letztens in unserer Oktoberserie aus den Medien bieten wir Ihnen heute als ganz besonderes Schnäppchen aus dem Supermarkt des real existierenden Wahnsinns Michael Schultes neues Hörstück in seiner Uraufführung an. Supermarkt, ein Hörspiel von Michael Schulte. Was brauchen wir noch? Guck auf deinen Einkaufszettel. Den habe ich zu Hause vergessen. Vergessen? Das Gedächtnis will nicht mehr so recht. Das wollte bei dir noch nie so recht. Darum bin ich auch zweimal sitzen geblieben. Es ging schon in der Volksschule los. Ich könnte mir nie merken, ob die 7 vor oder nach der 8 kommt. Ich bin nie sitzen geblieben. Ich habe sogar eine Klasse übersprungen. Ah ja? So, jetzt noch ein Suppenhuhn, dann ist der ganze Wochenendeinkauf erledigt. Schnell um die Kurve zur Tiefkühltruhe. Es tut mir leid, entschuldigen Sie. Ich bitte Sie, das macht doch nichts. Auch im Supermarkt gelten die Regeln der allgemeinen Straßenverkehrsordnung. Ich vergesse das immer wieder. Es macht wirklich nichts. Das hätte mir genauso... Wenn ich so Auto fahren würde, wie ich Einkaufswagen fahre, wäre ich schon längst meinen Führerschein los. Nein, ich wäre längst tot. Sind Sie verletzt? Glauben Sie mir, es ist wirklich nichts passiert. Ach, vor Schreck habe ich vergessen, was ich noch einkaufe. Ein Suppenhuhn. Richtig. Gestatten Sie, dass ich Sie zur Tiefkühltruhe begleite? Bitte, wenn es Ihnen Spaß macht. Ich habe den Eindruck, dass die Schlange immer länger statt kürzer wird. Also jedes Mal, wenn es voll wird, schließen die erst mal 2 Kassen. Es ist zum Kotzen. Und dann noch diese Trödelsuse von Kassiererin. Blumenkohl, wie gebe ich denn jetzt ein? Ah, Gemüse. Oh Gott. Für diese modernen Kassen braucht man einen IQ von 160. Sie essen wohl auch gern Blumenkohl? Sonst hätte ich ihn nicht gekauft. Man muss aufpassen, dass man ihn nicht zu lange kocht und nicht zu kurz. Das ist bei den meisten Gemüsen der Fall. Und Milch haben Sie auch gekauft. Ach Gott, Milch ist auch nicht mehr das, was sie mal war. Was kostet sie? Moment, alles mit Sterilisierungs- und Konservierungsmitteln vollgepanscht. Können Sie sich noch an die frische Kuhmilch direkt vom Bauern erinnern? Nun machen Sie doch endlich. Die Menschen sind so gehetzt heutzutage. Jetzt weiß ich, was wir noch brauchen. Katzenfutter. Unsere Katze ist vor 3 Jahren gestorben. Stimmt. Ist das wirklich schon 3 Jahre her? An toten Katzen sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Das gute Tier. Ich glaube immer noch, dass dein Sohn sie umgebracht hat. Jetzt fängst du schon wieder an. Übrigens ist das auch dein Sohn. Christoph hat ein viel zu weiches Herz, um eine so grausame Tat zu begehen. Außerdem, wie soll er sie umgebracht haben? Er hat sie erwürgt. Als wir sie fanden, war sie im Gesicht blau angelaufen. Ja, weil sie an einer Maus erstickt ist. Von mir aus. Ich habe keine Lust, mich darüber zu streiten. Ich konnte die Katze sowieso nicht aufstehen. Christoph mochte sie auch nicht. Darum hat er sie ja erwürgt. Ich halte das nicht mehr aus. Du kannst allein ins Seniorenstift Feierabend gehen. Seniorenstift Abendsonne, nicht Feierabend. Ich bin die verstorbene Katze der beiden alten Herrschaften und eines natürlichen Todes gestorben. Es tut mir leid, dass ich mein Frauchen und mein Herrchen noch immer über die Ursache meines Ablebens streiten. Man sollte aber bedenken, dass der Gegenstand eines Ehestreits oft nur Vorwand oder Chiffre ist. In anderen Worten, dass man über den Tod einer Katze zankt, in Wirklichkeit aber unbewusst sein wenig befriedigendes Sexualleben meint. Woher ich das weiß? Ich habe Sigmund Freud gelesen und bei Erich Fromm in Amerika studiert. Morgen kommt mein Sohn zu Besuch. Ich werde ihm einen Sauerbraten zubereiten. Sauerbraten mit thüringischen Kartoffelklößen, sein Leib- und Magengericht. Sie haben einen Sohn? Das wusste ich gar nicht. Ja, er ist Brückenbauer in Pritzwalk. In Pritzwalk gibt es keinen Fluss, folglich auch keine Brücken. Natürlich gibt es in Pritzwalk einen Fluss. Die Pritz fließt doch da durch. Quatsch. Mein Name ist Sebastian Knoll. Ich bin der Leiter dieses Supermarkts. Meine Devise lautet frisch und preiswert. In unserer Welt des erbarmungslosen Konkurrenzkampfes kann man nur bestehen, wenn Preis und Leistung eine aggressive Synthese eingehen. Dabei darf aber, und das ist mein Trick, das Menschliche nicht zu kurz kommen. Die Kunden sind einsam, leiden an Mangel zwischenmenschlicher Kontakte. Früher sind sie in die Kirche oder die Oper gegangen, um Leute kennenzulernen. Heute gehen sie in den Supermarkt oder die Automatenwäscherei. Ich habe all meinen Mitarbeitern Anweisungen erteilt, die Kunden wie liebe Verwandte an Heiligabend zu behandeln. Schokoriegel haben Sie auch gekauft? Ich habe neulich in der Funkuhr gelesen, dass Schokoriegel Nagelbettentzündung verursachen. Und wenn schon, tippen Sie es ein. Ich meine ja nur. Werte Kunden, bitte probieren Sie einen Würfel unseres echten Schweizer Käses aus Holland. Wenn er Ihnen am Gaumen kleben bleiben sollte, können Sie gerne unsere blitzblanke Kundentoilette aufsuchen und sich den Mund ausspülen. Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich heiße übrigens David. Forelle Blau, ich heiße Sonja. Ein schöner Name. Und warum kaufen Sie dann Suppenhuhn? Bitte beachten Sie unsere Sonderangebote. Leicht angedotzte Eier, unseren Fisch vom Freitag letzter Woche, in vielen Farben schillernde Schnitzel, Hackfleisch zum sofortigen Verzehr bestimmt. Arbeiten Sie schneller, Steffen. Ich tue, was ich kann, Frau Krautzer. Ich habe nicht den Eindruck, das muss zack, zack gehen. Ware raus aus dem Karton, rein in die Regale, Karton zerkleinern, nächster Karton. Ja, Frau Krautzer. Wie ein Wirbelwind muss das gehen. Die Kunden wollen in prallvolle Regale greifen. Die Kunden hassen nichts mehr als Lücken. Ja, Frau Krautzer. Ha, endlich. Da hinten hat einer was gemobst. Jetzt schnell. Hingehen, Weg versperren und überführen. Als Ladendetektiv kann man sich nur profilieren, wenn es wenigstens ein paar Gauner bei der Kundschaft gibt. Oh. Nein, ich habe mich getäuscht. Er hat nichts gemobst. Die Leute in diesem Kaff sind zu ehrlich. Das ist tödlich für mich. Wenn ich heute niemanden überführe, fliege ich. In meiner Verzweiflung habe ich schon meine Mutter gebeten, etwas zu klauen und sie von mir verhaften zu lassen. Aber sie hat abgelehnt. Ihr guter Ruf und so. Such dir doch einen anständigen Beruf, Junge. Supermarktdetektiv, was ist das schon? Dein Vater war Regierungsinspektor, stell dir mal vor. Regierungsinspektor. Und du? Ich weiß, dass du intelligent bist und einen anständigen Charakter hast. Du kannst es schaffen, mein Junge. Du musst dich nur am Riemen reißen. Hast du dein Bett endlich frisch bezogen? Was haben wir denn da Schönes? Eine Dauerwurst. Na ja, so lange dauern die ja auch nicht mehr wie früher. Meine Großeltern hatten noch eine eigene Räucherkammer. Das waren Würste, von denen träume ich heute noch. Dieses Zeug hier, das ist doch nur... Nun machen Sie doch endlich. Ja. Wenn ich jetzt zwei Forellen kaufe, darf ich Sie dann zum Essen einladen zu mir? Halten Sie mal den Beutel. Ja, bitte, natürlich. Dieser Idiot von Supermarktdetektiv bittet mal wieder einen unschuldigen Kunden um Verzeihung. Eine günstige Gelegenheit, ein paar Suppenhühner zu klauen. Also, das hätte ich nicht von Ihnen gedacht. Halten Sie den Beutel auf. Gilt die Einladung? Werte Kunden. Und nun eine Überraschung aus unserer Konfitüre-Abteilung. Wie die meisten von Ihnen wissen, ist ein geheimes Glas im Regal unserer Brombeerkonfitüre eine ebenso begabte wie beliebte Sopranistin. Sie hat ein neues Lied für Sie geschrieben und vertont, das sie Ihnen jetzt zu Gehör bringen wird. Und hier ist sie, Brombella, die singende Brombeerkonfitüre mit dem Vierfruchtchor. Konfitüre ist, die da singt, oder ist es irgendeine Verkäuferin? Das habe ich mich auch lange Zeit gefragt. Vielleicht ist es ja Frau Knoll. Frau Knoll? Ja, die Frau von Sebastian Knoll, dem Marktleiter. Nein. Einmal war ich zufällig in der Konfitüre-Abteilung, als es losging. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da wollte. Ich habe doch Zucker, darf nicht Süßes essen. Und Diabetiker-Marmelade haben die hier nicht. Gibt's nur im Reformhaus. Und die kostet, ich kann Ihnen sagen, ist doch unglaublich, dass man extra bezahlen soll, weil etwas nicht drin ist. Aber ich mache mir sowieso nichts aus Süßen. Mein Mann hat immer Erdbeermarmelade zum Frühstück gegessen. Ich war mit einem Naturjoghurt zufrieden, esse ich heute noch. Naturjoghurt und Tee. Aber nicht den Tee, den die hier haben, sondern den vom Kräutergolisch in der Ahornstraße. Der alte Golisch ist ja nun auch gestorben, aber die Frau führt das Geschäft alleine weiter. Hat's nicht leicht, kann sich keinen Angestellten leisten, obwohl sie geerbt hat, als ihr Vater gestorben ist. Aber ist alles draufgegangen für die Hypotheken auf dem Haus. Naja, wie das so ist, kaum hat man was, ist es auch schon wieder weg. Wie gewonnen, so zerronnen, sag ich immer. Bei uns war es genauso. Mein Mann hatte 5 Richtige im Lotto. Ja, was war denn nun in der Konfitüreabteilung? Was? Den Brombeersopran. Ach so, ich stand dicht daneben und plötzlich ging es los. Ein wunderschönes Lied. Ob Sie es glauben oder nicht, der Gesang kam direkt aus dem Glas. Da, Fußmatten sind im Angebot. Wir brauchen unbedingt eine neue Fußmatte. Unsinn. In 3 Wochen ziehen wir ins Altersheim. Wir brauchen keine neue Fußmatte mehr. Wenn die Leute vom Altersheim kommen und unser Zeug abholen und diesen alten Fetzen sehen, in Grund und Boden müsste man sich schämen. Da klebt noch der Staub und Dreck sämtlicher Besucher der letzten Jahrzehnte dran. Der Staub und Dreck meiner Mutter. Deine Mutter, oh Gott, deine Mutter. Sie hatte ihre Eigenarten. Am ärgsten sitzen Handwerker einer Fußmatte zu, diese Klempner, Elektriker und Anstreicher. Dauert es was kaputt in unserem Haus und man muss die Handwerker holen. Und am schlimmsten sind die Anstreicher. Sie verkleckern überall Farbe, tapsen drin rum und schmieren dann alles auf die Fußmatte. Stören Sie sich nicht an den Maden, meine Dame. Die gehören bei französischem Käse dazu. Das sieht ja widerlich aus. Zugegeben, aber wenn Sie den Käse aufs Brot streichen, zerquetschen Sie die Maden automatisch und sie werden nicht mehr zu sehen sein. Ihr Gaumen wird Ihnen danken. Geben Sie mir 100 Gramm jungen Gouda, dünn aufgeschnitten. Und es darf nicht ein bisschen mehr sein. Schnell, geben Sie den Beutel her. Was? Geben Sie den Beutel her, zurück mit den Viechern. Ich verstehe nicht. Los. Was? Auf dem Boden der Tiefkühltruhe liegt eine Leiche. Was? Eine Leiche. Ich glaube, es ist Frau Knoll. Wer? Die Frau des Supermarktleiters. Das ist doch unmöglich. Natürlich ist es unmöglich, seine Frau zu ermorden und unter die Suppenhühner zu legen. Ich meine doch, sind Sie sicher? Ich bin nicht sicher, dass es Frau Knoll ist, aber ich bin sicher, dass da eine Leiche liegt. Wir müssen die Polizei verständigen. Lieber Himmel, sind Sie blöd. Da liegt natürlich keine Leiche. Der Supermarktdetektiv hat gerade in unsere Richtung geblickt. Wir hatten schon ewig keine Handwerker mehr im Haus. Sieh dich doch um. Die Farbe bröckelt überall ab. Die Böden und Decken hängen durch. Auf dem Speicher stehen Eimer, weil es durchregnet. Nicht einmal die Bilder, die von den Wänden gefallen sind, haben wir wieder aufgehängt. Es hat keinen Sinn, die Bilder aufzuhängen. Beim nächsten Erdbeben fallen sie doch wieder runter. Erdbeben? Hier hat es noch nie ein Erdbeben gegeben. Pausenlos, du merkst das nur nicht. Nachts, wenn ich neben dir im Bett liege und nicht schlafen kann, spüre ich ganz deutlich, wie die Erde bebt und die Bilder von den Wänden fallen. Natürlich hat mein ehemaliges Frauchen recht. Erdbeben gibt es in dieser Gegend nicht. Dennoch lügt mein ehemaliges Herrchen nicht, zumindest nicht vorsätzlich. Die Erdbeben, die er zu spüren meint, sind im Halbbewussten sich manifestierende Symbole für die Erschütterungen seines Lebens. Die angeblich von den Wänden fallenden und nicht wieder aufgehängten Bilder können unschwer als resignierender Rückblick auf das eigene Leben gedeutet werden. Aua, Sie tun mir weh! Sie sind ja immer noch nicht fertig. Wie lange soll das denn noch dauern? Ich kann nicht schneller! Ach so, Sie können nicht schneller. Ich werde dir Beine machen, du Dreckskerl. Los jetzt! Ich wollte doch gar nicht Verkäufer werden. Mein Vater hat mich dazu gezwungen. Was wolltest du denn werden, mein Junge? Linealdesigner. Linealdesigner, was ist denn das? Einer, der Lineale entwirft. Das war schon als Kind meine Lieblingsbeschäftigung. Meinen Eltern und Großeltern und Geschwistern habe ich immer selbstgebastelte Lineale zum Geburtstag und zu Weihnachten geschenkt. Nicht traurig sein, Steffen. Ich glaube, ich habe da eine Idee. Lass mich mal mit Herrn Knoll sprechen. Vielleicht können wir dich in die Schreibwarenabteilung versetzen. Wirklich? Ich habe gesagt, vielleicht. Also freue dich nicht zu früh. Das würden Sie wirklich für mich tun, Frau Krautsein? Ich probier's. Und wenn du fleißig und gewissenhaft bist, freiwillig Überstunden machst und dich nie krank meldest, wer weiß, vielleicht wirst du dann in 15 oder 20 Jahren unser Cheflineal-Einkäufer. Oh, Frau Krautsein. Man braucht viel Geduld hier an der Kasse. Das kann man wohl sagen. Steht die Einladung, Sonja? Was für eine Einladung? Ich habe sie zu Forelle Blau zu mir eingeladen. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten müssen. Wir haben nicht genug Personal. Im Sommer sind die Angestellten im Urlaub, im Winter haben sie Grippe. Aber wir haben einen neuen Service eingeführt. Sie können sich aus unserer Campingabteilung gegen eine geringe Gebühr 2 Stühle und einen Tisch ausleihen. Und gegen eine noch geringere Gebühr stellen wir Ihnen aus unserer Spielwarenabteilung alles zur Verfügung, womit Sie sich die Zeit vertreiben möchten. Karten, Mensch, ärgere dich nicht, Mikado, Kniffel, was Sie wollen. Das ist doch das Letzte. Die Idee ist doch nicht so schlecht. Ich lade Sie ein, Sonja. Bringen Sie 2 Stühle und einen Tisch. Gerne. Bin sofort wieder da. Was möchten Sie spielen? Ich spiele nicht gerne. Schon als Kind habe ich die Mensch, ärgere dich nicht Steinchen immer ins Maul gestopft und runtergeschluckt, damit ich nicht weiterspielen muss. Das ist interessant. Was soll daran interessant sein? Ich spiele nicht gerne, das ist alles. Früher habe ich schon gerne gespielt. Heute mache ich mir nicht mehr so viel draus. So, da wären wir. Zwei Stühle und einen Tisch. Die Gebühr wird dann an der Kasse abgezogen. Haben Sie sich schon für ein Spiel entschieden? Herr Knoll, wir haben da ein Problem. Ja, was ist los, Herr Schneider? Auf der Rechnung hier steht 600 Dosen Ölsardinen. Im Karton waren aber nur 599 Dosen. Das ist ja ein Ding. Haben Sie genau gezählt, Herr Schneider? Achtmal, Herr Knoll. Achtmal haben wir alles durchgezählt. Eine Dose fehlt. Vielleicht ist die 600. Dose schon verkauft worden? Wir haben doch nicht hier, sondern im Lager gezählt. Das ist ja ein Ding. Achtmal, kein Irrtum möglich. Wer ist denn der Lieferant? Bollmann und Siebenschön. Ja, ich rufe da gleich mal an. Ja, tun Sie das und sagen Sie ihnen, kein Irrtum möglich. Da, jetzt habe ich einen. Kein Irrtum möglich. Hat eine Zitrone unter seinem Hut versteckt. Anschleichen und überführen. Sachliches, hartes Auftreten. Den Profi rausgehen muss gleich wissen, mit wem er es zu tun hat. Mein Herr, entschuldigen Sie, würden Sie mal bitte Ihren Hut lüften? Wie bitte? Lüften Sie Ihren Hut bitte. Warum sollte ich? Hier mein Ausweis. Ich bin der Supermarktdetektiv. Ich soll also meinen Hut lüften? Ja. Das ist leider unmöglich. Warum? Weil ich keinen Hut trage. Tatsächlich. Oh Gott, ist mir das peinlich. Ja, so gut. Es tut mir wirklich leid. Ich bitte Sie. In Ordnung. Wir machen alle mal Fehler. Wie konnte ein solcher Irrtum entstehen? Wer seinen Freud gelesen hat, weiß, dass ein Hut das Symbol des Verbergens ist. Wenn der Detektiv also einen Hut auf den Kopf eines Kunden projiziert, will er damit unbewusst seine Berufsangst oder Unfähigkeit verbergen. Es könnte allerdings auch sein, dass der Detektiv kurzsichtig ist und dringend eine Brille benötigt. Bei Käse weiß man, was man hat. Ach ja? Da kann nicht geschummelt werden, wie bei Wurst zum Beispiel. Ach. Die meisten Leute haben ja keine Ahnung, was da alles drin ist. Leberwurst, du liebe Zeit, wenn sie wüssten. Wieso? Da wird alles rein verarbeitet, buchstäblich alles. Oh. Sägemehl, Schweinedärm, Putzlumpen, Hahnenkämme, Fußmann, Hühnerköpfe. Mir wird schlecht. Das kenne ich. Sanitäter zur Käseabteilung. Sanitäter zur Käseabteilung. Wo drückt der Schuh? Der Kundin ist schlecht, verträgt keine Leberwurst. Mhm. Tief durchatmen und an Vanilleeis denken, gnädige Frau. Geben Sie mir eine Spucktüte. Atmen Sie durch, denken Sie an Vanilleeis. Das hilft, glauben Sie mir, ich habe in Göttingen studiert. Da hört sich doch alles auf. Was? Die Kassiererin ist eingeschlafen. Ja, da kann man nichts machen. Die Gewerkschaft hat durchgesetzt, dass Kassierer und Kassiererinnen alle 50 Minuten 2 Minuten und 34 Sekunden schlafen dürfen. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Da lesen Sie denn keine Zeitung? Ich werde nie bereuen, in die Gewerkschaft eingetreten zu sein. Was man in einem Erquickungsschlaf von 2 Minuten und 34 Sekunden alles träumen kann, ist einfach wunderbar. Mit Strahlen. Sonne. Blauer Himmel. Gestatten, dass ich mein Handtuch neben Ihnen ausbreite. Ich glaube, hier sind noch 2 Quadratmeter Platz. Gerne. Tun Sie sich keinen Zwang an. Sie sehen meiner ehemaligen Frau ähnlich. Ist Ihre Frau gestorben? Das tut mir leid. Nicht gestorben. Sie ist mir abgehauen. Durchgebrannt mit meinem besten Freund. Oh. Das tut mir leid. Das Leben ist eine Kette von Enttäuschungen. Ich würde das nicht so pessimistisch sehen. Darf ich Ihnen mein Sonnenöl leihen? Ich sehe gerade, dass Sie drauf und dran sind, sich einen Sonnenbrand zu holen. Das ist reizend von Ihnen. Warten Sie. Ich reibe Sie ein. Die Kassiererin ist aufgewacht. Gleich geht es weiter. Diese Warterei wird mir allmählich zu blöd. Von meinem nächsten Weihnachtsgeld werde ich eine Tiefkühltruhe anschaffen und dann einmal pro Monat auf Vorrat im Großmarkt einkaufen. Das ist doch keine Lösung. Warum denn nicht? Weil es Sachen gibt, die man nicht auf Vorrat kaufen kann. Milch zum Beispiel. Ich trinke keine Milch. Dann eben Obst und Gemüse. Ich will eine Tiefkühltruhe. Ja, hier Knoll. Herr Bollmann, wir haben da ein kleines Problem. Bei der letzten Lieferung, ja, da haben Sie 600 Dosen Ölsardinen berechnet. Ich habe die Rechnung hier vor mir liegen. Aber wir haben nur 599 erhalten. Ja? Ja, 16 Mal, Herr Bollmann, unter meiner persönlichen Aufsicht. Aha, ja. Also Lissabon, ja, das ist mir egal, wenn Sie sich bitte darum kümmern würden, ja? Schönen Dank, Herr Bollmann. Ich höre dann von Ihnen. Wir können jetzt den Tisch ein wenig weiterrücken. Ich habe mir schon alles ausgemalt. Was ausgemalt? Das wird, wenn Sie zu mir kommen, zum Abendessen. Ich serviere Ihnen Forelle. Dazu gibt es einen trockenen Italiener. Einen was? Einen italienischen Weißwein. Und dann beim Nachtisch werde ich Ihnen einen Heiratsantrag machen. Ich bin ein Versager. Mein Vater hatte recht, wenn er sagte, aus dir wird nie was. Ich muss mich umschulen lassen. Ein Glück, dass ich nicht in Pakistan lebe. In Pakistan gibt es keine staatlichen Umschulungsprogramme. Ich könnte Kriminalschriftsteller werden. Das ist eine klasse Idee. Mein erster Roman heißt Mord im Supermarkt. Und wann haben Sie die Leiche in der Tiefkühltruhe entdeckt? Gestern, kurz vor Ladenschluss, Herr Kommissar. Die liegt da schon seit mindestens 6 Wochen. Warum ist sie nicht früher aufgefallen? Weil ich voll damit beschäftigt war, den Zitronendieb dingfest zu machen, den raffiniertesten Ladendieb westlich der Elbe. Sie bewachen die Zitronen, während unter Ihrer Nase ein Mord passiert? Seien Sie nicht fantasielos, meine Damen und Herren. Glauben Sie bitte nicht, dass man Käse nur aufs Brot knallen kann. Käse ist eins der vielseitigsten Nahrungsmittel überhaupt. Es ist unglaublich, was sich mit Käse alles machen lässt. Überlegen Sie doch mal, strengen Sie Ihre Spatzenhirne mal an. Käseauflauf und Käsebiskuitsuppe, um nur 2 Beispiele zu nennen. Auch Käsebutter ist eine Köstlichkeit und ganz leicht herzustellen. Und wie steht es mit Käsefondue oder Käsekuchen? Aber das ist noch nicht alles. Käsenudeln, Käsenockerln bringen eine willkommene Abwechslung in Ihren Speisezettel, ganz abgesehen von Käseomelett und pikantem Käsequark. Ich kann Ihnen auch verraten, wie man Käsesalat oder Käseschnitzel oder Käsesoufflé zubereitet. Haben Sie schon mal Käsespaghetti oder Käsewindbeutel probiert? Und, meine Damen, falls Sie ledig sind, sich für Käse interessieren und heiraten möchten, bitte stellen Sie sich bei mir vor. Vielleicht werden wir glücklich zusammen. Wir armen, armen Suppenhühner. Niemand im ganzen Supermarkt ist elender dran als wir. Gewohnt an ein Leben im Federkleid und in Sonnenschein liegen wir nun gerupft und zu steinharten Klumpen gefroren in einer gnadenlos kalten Truhe. Oh, wir Suppenhühner in der untersten Lage sind noch übler dran. Die frische Ware wird einfach auf uns draufgekippt und wir werden nie verkauft. Es wird Zeit, dass mal wieder eine Hungersnot ausbricht. Oh, genau, genau. Vielleicht sollten wir singen. So ähnlich wie diese blöde Brombeermarmelade. So würden wir auf unser Schicksal aufmerksam machen und gleichzeitig die Kunden und Angestellten unterhalten. Prima Idee! Also los! Wer fängt an? Wenn niemand hier ist, ein Glück, dass es in diesem Land überhaupt noch Ladenschluss gibt. Wir dürfen unsere werte Kundschaft darauf aufmerksam machen, dass Herr Knoll, Ihr Supermarktleiter, soeben in der Konfitüreabteilung Platz genommen hat, um aus seinen noch unveröffentlichten Memoiren vorzulesen. Literarisch interessierte Kunden mögen sich bitte sogleich in die Konfitüreabteilung begeben. Danke. Vielen Dank. Zunächst möchte ich Ihnen aus dem Kapitel vorlesen, in dem sozusagen geschildert wird, wie ich bereits als Kind... Herr Knoll, entschuldigen Sie die Störung, aber die Registrierkasse 2 hat Ihren Geist aufgegeben. Verständigen Sie, Herrn Thielke. In Ordnung. Wie ich bereits als Kind sozusagen zum Verkäufer prädestiniert wurde. Das ist jetzt also der Anfang des zweiten Kapitels. Weihnachten stand vor der Tür. Die Tannen im Garten und der Hühnerstall waren von Schnee verzuckert. Ich hatte mir vom Christkind einen Spielzeugkaufladen gewünscht. Herr Knoll, da wäre ein Anruf für Sie aus Portugal. Doch nicht jetzt, Herr Schneider. Reden Sie halt mit denen, ja? Oder ich rufe später zurück. Es ist wegen der Ölsardinen. Ja. Vom Christkind einen Spielzeugladen gewünscht. Endlich war Heiligabend da. Ich war früher aufgewacht als gewöhnlich und meine Eltern... Herr Knoll, der Herr Thielke ist nicht da und die Kunden werden allmählich ungewöhnlich. Dann rufen Sie halt Frau Thielke an. Sehen Sie denn nicht, dass ich hier die zu tun... Die Frau Thielke ist auch nicht da. Dann holen Sie eben den Hausmeister oder... Ach Gott, jetzt fangen die auch noch an. Nein, nein, so geht das nicht. Ich muss... Entschuldigen Sie bitte, das muss... Ich muss das besser vorbereiten, so eine Dichterlesung. Ich wusste nicht, dass die hier Dichterlesungen veranstalten. Da könnte ich doch auch mal... Gedichte vorlesen. Was für Gedichte? Meine. Deine? Ich schreibe seit meinem 16. Lebensjahr Lyrik. Das wusste ich nicht. Natürlich weißt du das. Einige kann ich sogar auswendig. So? Im Wald. Was? Im Wald. Ich gehe durch den Wald allein. Erfreue mich an grünem Glück. Hier müsste ich viel öfter sein. Will nicht mehr in die Stadt zurück. Einige unserer werten Kunden wissen noch immer nicht, dass wir im Gang hinter dem Kindergarten eine kleine Kapelle eingerichtet haben. In der können Sie darum beten, dass Sie den Verzehr unserer Waren ohne ernsthafte Gesundheitsschäden überstehen. Oh, was darf es sein, meine Dame? Käse habe ich genug. Bergeweise liegt in meiner Vorratskammer Käse aus aller Herren Ländern. Aber ich hätte auch mal auf etwas anderes Appetit. Ja, aber warum denn nicht? Glauben Sie vielleicht, dass ich nichts als Käse esse? Weit gefehlt. Es gibt Tage, an denen ich überhaupt keinen Käse esse. Würde ich auch gern. Aber wenn ich Käse sehe, muss ich ihn kaufen. Ich stehe wie unter Zwang. Es gibt Leute, die an keinem Buch vorbeigehen können. Wenn sie ein Buch sehen, müssen sie es haben. Und so geht es mir mit Käse. Ja, nur Bücher kann man jahrelang rumstehen lassen, Käse nicht. Das ist ja wunderbar, wie Sie sich in die Psyche einer Frau einfühlen können. Ohne mir schmeicheln zu wollen, dieses Kompliment ist mir schon öfter gemacht worden. Dennoch sind Sie ledig? Stimmt. Woher wissen Sie das? Ich habe wohl Ihre Durchsage gehört. Natürlich die Durchsage. Ich heiße Hildegard Stoff. Ich bin ebenfalls ledig. Das heißt, ich kann mir schon denken, was kommt. Frau Stoff, ich bin meinem Naturell nach gegen Grundsätze. Wunderbar. Aber einen Grundsatz habe ich. Geschieden zwecklos. Wissen Sie was? Was? Sie können mich mal. Stecken Sie sich Ihre Käseecken sonst wohin. Wieder keiner da. Supermarktpfarrer ist wirklich ein elender Job. Predigten vor leeren Bänken, keine Beichten abnehmen, keine Beerdigungen. Nur ab und zu einen Kunden mit Fleischsalatvergiftung trösten. Ich komme mir vor wie ein Kaffeehaus-Pianist, der von einer Horowitz-Karriere geträumt hat. Hochämter in der Peterskirche oder wenigstens im Kölner Dom, hatte ich mir vorgestellt. Und nun Supermarktpfarrer in diesem elenden Kaff. Vielleicht sollte ich nach Amerika auswandern. Da zählen Geistliche noch was. die folgende Szene darf ich schon jetzt deuten. Sie werden gleich Zeuge eines Dialogs zwischen David und Sonja werden. David wird von Milch reden und damit unbewusst zu verstehen geben, dass er in Sonja seine Mutter sieht. Dann wird Sonja... Aber wenn sie mal Kinder haben... Verdammt, die fangen zu früh an. Und meine analytischen Kommentare... Na, sei's drum. Aber wenn sie mal Kinder haben, dann nützt ihnen eine Tiefkühltruhe nicht mehr viel, weil sie jeden Tag frische Milch kaufen müssen. Habe ich's nicht gesagt? Wer sagt denn, dass ich Kinder haben will? Wollen Sie nicht? Oh Gott, das wird ein Problem. Wovon reden Sie? Wenn wir verheiratet sind. Mindestens 2 oder 3. In der Mutter wird gleichzeitig ein Lustobjekt gesehen. Sagen Sie mal, sind Sie verrückt geworden? Sie quatschen mich im Supermarkt an, laden mich zu Forelle Blau in Ihre Wohnung ein, zwingen mich, mit Ihnen an diesem blöden Campingtisch zu sitzen, machen mir einen Heiratsantrag und wollen mir jetzt doch noch Kinder in den Bauch drehen? Nein, nein, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass sich eine Beziehung langsam entwickeln muss, dass zwei Menschen nur zueinander finden, wenn sie... Darf ich Sie um etwas bitten? Gerne, selbstverständlich. Hören Sie auf mit Ihrem dämlichen Gequatsche. Lassen Sie mich in Ruhe. Verpissen Sie sich! Was ist denn da los? Ja, kümmern Sie sich nicht darum. Tippen Sie endlich das Zeug ein, verdammt nochmal. Mir tun schon die Füße weh von dieser Steherei vor der Kasse. Ja, mir auch. Mein Arzt sagt, ich hätte nie Krampfadern bekommen, wenn man hier nicht so lange rumstehen müsste. Wir sollten einen Musterprozess führen. Ja, Knoll hier, Deutschland. Was? Moment. Entschuldigung? Aha, ja. Nein, ich verstehe Sie nicht. Kann denn jemand Deutsch bei Ihnen? Deutsch? Deutsch sprechen? Aha, ja, nein. Entschuldigung? Ach Gott, nein. Deutsch sprechen, ja? Was machst du denn da? Lineale. Lineale aus Wackelpudding? Das ist die wahre Kunst. Lineale aus Materialien, die völlig ungeeignet sind, um Lineale zu konstruieren. Ich glaub das nicht. Du reißt die Wackelpudding-Verpackungen auf. Wie sieht das denn hier aus? Die Kunden werden ausglitschen, sich die Knochen brechen. Und wir sind verantwortlich dafür, müssen Krankenhaus- und Schadenersatz bezahlen. Ich glaub das nicht. Ich wollte doch nur schon mal als künftiger Leiter der Linealabteilung... Steffen, kapier doch endlich. Bis zum Chef der Linealabteilung wird es noch ein Weilchen dauern. Und bis dahin bist du Kartonausbacker. Verstehst du? Ja, Frau Krautseif. Steffen, der Tornado an den Regalen. Verstehst du? Ja, Frau Krautseif. Meine Dame, Sie sind überführt. Zugegeben, ich habe 5 Käseecken in meiner Handtasche verschwinden lassen. Doch sollten Sie eigentlich wissen, dass man Ladendiebe erst stellen darf, wenn sie die Kasse passiert haben. Selbstverständlich hatte ich vor, die Käseecken zu bezahlen. Das müssen Sie beweisen. Sie müssen beweisen, dass ich sie nicht bezahlen wollte. Ich war lang genug Polizeipräsidentin von Bayreuth, um mich da auszukennen. Meinen Polizeischülern habe ich wieder und wieder eingebläut, erst ein wasserdichtes Delikt, dann zuschlagen. Beispiel, mein Herr. Wenn jemand Anstalten macht, im Halteverbot zu parken, abwarten, bis er tatsächlich geparkt hat und ausgestiegen ist. Dann erst niederknüppeln und verhaften. Ja, und wenn jetzt beispielsweise ein Mann mit einem Messer oder einer Axt auf jemanden zurennt? Abwarten. Das Zurennen ist noch kein Delikt. Wenn der Mann dann einen Mord begeht, ist es ein Delikt. Genau wie bei meinen Käseecken. Wenn ich sie einstecke, keine Spur von einer kriminellen Handlung. Wenn ich sie allerdings an der Kasse nicht auspacke, dann gute Nacht. Ich verstehe. Ich glaube kaum, dass Sie mich verstanden haben. Wie wäre es, wenn Sie mich in Ihre Wohnung zu Forelle Blau einladen würden, dann könnte ich Ihnen das alles ganz gemütlich erklären. Das ist sehr nett von Ihnen, aber... Vielleicht ist das der Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Ich heiße Hildegard Stoff. Wer weiß, es ist nicht ausgeschlossen, dass wir eines Tages heiraten. Ich werde mir am Sonntag ein neues Lied ausdenken. Die Leute sind so anspruchsvoll heutzutage. Jede Woche etwas Neues, sonst hagelt's Proteste. Schon eine normale Sängerin hat es schwer genug. Erst recht eine singende Brombeermarmelade. Ich wollte, ich stände im Regal eines Großstadtsupermarktes. Dann wären die Chancen größer, entdeckt und von der Stelle weg engagiert zu werden. Mein Herr Marquis, ein Mann wie Sie. Blöderweise gibt es kaum Opern, in denen eine Rolle für ein Glas Brombeermarmelade vorgesehen ist. Opernkomponisten sind so engstirnig und fantasielos. Immer nur Königinnen und schwindsüchtige Nutten. Meine Marquise. Gestatten, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist August Everding. Oh. Ich würde Sie gerne dem Ensemble der Bayerischen Staatsoper einverleiben, falls Sie nicht schon andere Verpflichtungen eingegangen sind. Ich hatte eigentlich eher an die New Yorker Met gedacht. Lässt sich machen. Ich habe da so meine Beziehungen. Sagen wir 1 oder 2 Jahre München und dann New York. Werte Kunden, hier spricht Sebastian Knoll, Ihr Freund und Marktleiter. Da mein Dichterlesungszyklus auf unbestimmte Zeit verschoben werden musste, habe ich mir eine neue Überraschung, einen neuen Service für Sie ausgedacht. Ab sofort können Sie sich in meinem Büro von mir einer kostenlosen Kurzanalyse unterziehen. Mit Recht werden Sie fragen, wodurch ich zum Analytiker qualifiziert bin. Nun, ich habe einen ganzen Stapel Bücher zum Thema gelesen und in Regensburg 2 Semester lang heimlich Psychologievorlesungen gehört. Außerdem hat mein Urgroßvater, ein alter K&K-Offizier, mehr als einmal mit Sigmund Freud Kaffee getrunken. Vielleicht sollte sich die Kassiererin mal psychoanalysieren lassen. Die sollte eher im Tropeninstitut vorsprechen, da sie offenbar an der Schlafkrankheit leidet. Wie bitte? Was habe ich da eben gehört? Sie sollen nicht Kundengesprächen lauschen, sondern zügig eintippen und abkassieren. Ich habe mir diesen Beruf nicht ausgesucht. Ein ungünstiges Schicksal hat er mir zugewiesen. Eigentlich hatte ich was anderes werden wollen. Lange Zeit schwankte ich zwischen Friseuse und Fremdsprachensekretärin. Fängt beides mit F an. Doch dann lernte ich meinen Mann kennen. Einen taubstummen Alkoholiker. Nun machen Sie endlich, erzählen Sie keine Opern. Meine Lieblingsoper ist Martha von Friedrich von Flotow. Ich bin entfernt verwandt mit Ihnen. Ich möchte mich von Ihnen analysieren lassen, Herr Knoll. Später, Frau Krautseif. Erst sind die Kunden dran. Herr Knoll, ich habe da ein Problem, das nur auf der Psychiater-Couch gelöst werden kann. Drängen Sie sich nicht vor, junger Mann, ich war zuerst hier. Mein Name ist Hildegard Stoff und Sie haben sich vorgedrängt, gnädige Frau. Ich bitte Sie, jeder kommt dran. Herr Knoll, da der Andrang so groß ist, schlage ich vor, dass Sie sich zu einer Gruppentherapie entschließen. Großartige Idee. Nehmen Sie bitte Platz, meine Damen und Herren. Fangen wir mit Ihnen an. Sie heißen? David. David, wo drückt der Schuh? Ich habe mich vorhin in eine Kundin verliebt. Sie heißt Sonja. Ihr Lieblingsessen ist Forelle Blau und ich habe sie eingeladen zu mir nach Hause, aber sie will keine Kinder von mir. Mhm. Ich verstehe. Und nun Sie, Frau Krautseif? Wieso kommt jetzt Frau Krautseif dran? Wo bleibt meine Analyse? Bei einer Gruppentherapie spricht jeder erstmal über sein Problem, dann wird kollektiv analysiert. Ach so. Frau Krautseif? Auch ich habe mich verliebt. Und zwar in unseren neuen Lehrling. Gut, ich bin mindestens 30 Jahre älter als er. Vielleicht verspüre ich gerade darum den Wunsch, ihn dauernd zu misshandeln. Er sogar zu foltern. Ich hoffe, Sie foltern ihn nur in Ihrer Fantasie. Wir kriegen sonst die größten Schwierigkeiten mit der Gewerkschaft. Keine Sorge, Herr Knoll, alles Fantasie. Und nun zu Ihnen, meine Damen. Ich heiße Hildegard Stoff und ich bin mehrfach geschieden. Mhm. Wie oft? Keine Ahnung. Ich lebe seit 4 oder 5 Jahren alleine und habe das Single-Dasein gründlich satt. Möchte wieder heiraten, ehe ich völlig verwelke und wie einer ihrer sogenannten Naturäpfel aussehe. Was wollen Sie damit sagen? Verschrumpelt und mit braunen Flecken übersät. Ah ja. Ich merke schon, dass sich hier ein Schema rausschält, eine Gemeinsamkeit der psychischen Befindlichkeit und Problematik, was natürlich eine geradezu ideale Voraussetzung für die gruppentherapeutische Arbeit ist. Von wegen. Man sollte diesen Laienanalytikern allmählich das Handwerk legen. Es ist nicht zu glauben, in diesem Supermarkt müssen grob geschätzt 840 Gesetze eingehalten werden. Eine Salami-Verpackungsvorschrift, eine Käselagerungsvorschrift, eine Rübenfrischhaltevorschrift, was weiß ich. Aber jeder dahergelaufene Ladenschwengel darf Analysen durchführen. Ich werde sie jetzt erst einmal kaufen, Brombella, damit sie nicht versehentlich von einem musikalischen Laien weggeschnappt und aufs Frühstücksbrot geschmiert werden. Vielen Dank, Herr Everding. Vielen, vielen Dank. Ich halte immer Ausschau nach neuen Talenten, wie Beckenbauer. Wir müssen eine Gurke kaufen. Uraltes Penissymbol. Warum? Weil ich Lust auf Gurkensalat habe. Meinetwegen. Herr Ilverding, auch mal wieder im Lande. Nur ein Glas Marmelade heute? Packen Sie es gut ein. Gerne, Herr Ilverding. Scheiße! Liebe Super Trauermarkt, liebe Markttrauer Super, liebe Super Markttrauergemeinde, wir haben uns hier versammelt, um von einem geliebten Wesen Abschied zu nehmen. Brombella ist sozusagen. Diese tapsige Kassiererin hat eine große internationale Karriere zerstört. Wieder ist. Ich hab's doch nicht mit Absicht. Sie ist durch Gewalteinwirkung aus unserer Mitte gerissen worden. Da drängt sich jenes schöne Bibelwort auf. Moment, jetzt finde ich die Stelle nicht. Jedenfalls, Jesus sagt sinngemäß zu Pontius Pilatus, nein, zu seinen Jüngern, dass Gewalt. Vielmehr, dass nur selig wird, wer der Gewalt entsagt. Das ist vielleicht eine Predigt. So ähnlich. Es ist. Dann halten Sie doch die Ich bin Käseverkäufer, nicht Pfarrer. Unsere gute Brombella wird in unseren Herzen fortleben als eine Frau bzw. Konfitüre. Ein Glück, dass sie lebendig ein offenes Ohr für die Probleme ihrer Mitmenschen. Das ist ein Skandal. Kommen Sie am Wochenende zu mir, ich werde Ihnen einen Nudelauflauf zubereiten, der Sie diese peinliche Predigt vergessen. Hoffentlich predigt er nicht bei meiner Beerdigung. Nein, im Seniorenstift haben Sie einen fabelhaften Seelsorger, kennt das Neue Testament auswendig und ist immer braun gebrannt. Brombellas Lieder haben uns viele frohe Minuten geschenkt. Wusste Brombella doch, dass Musik, die nicht Dafür aus dem Herzen kommt, Supermarkt. Ein Hörspiel von Michael Schulte. Mit Gerda Gmelin, Svenja Pages, Irm Herrmann, Ferdinand Dux, Lutz Herkenrath, Gernot Endemann und vielen anderen. Musik: Duo 440 Hertz. Technik: Peter Nielsen und Uschi Berlin. Assistenz: Werner Staats. Regie: Hans-Helge Ott. Dramaturgie: Rüdiger Krämer. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahre 1996.